natürlich die Wiener, Athener und Römer auch. Es gibt auch Exoten, Teutonen und Goten, die Namen sind Schall und Rauch. Denn richtige Männer, das wissen die Kenner, kommen, das ist alter Brauch. Aus dem wunderschönen Land, die Pfalz genannt, die ganze Welt weiß das bald auch. Wir sind die Trems, Trems, Trems von der Pfalz. Uns steht das Wasser immer bis zum Hals. Wir schaffen nix, nix, nix wird gedacht. Ich mach nix abgezogen. Wir sind die Trems, Trems, Trems von der Pfalz. Uns steht das Wasser immer bis zum Hals. Wir schaffen nix, nix, nix wird gedacht. Ich mach nix abgezogen. Wenn wir mal verreisen, nach Bayern, nach Preußen, freut sich jeder Wirt am Ort. Wir trinken die Fässer, wir sind starke Esser und über Nacht wieder fort. Die Mädchen, die wissen, wenn wir sie mal küssen, Pfälzerbuben, die sind treu. Ja, für 4,5 Stunden sind die Mädchen gebunden und dann sind sie wieder frei. Wir sind die Trems, Trems, Trems von der Pfalz. Uns steht das Wasser immer bis zum Hals. Wir schaffen nix, nix, nix wird gedacht. Ich mach nix abgesungen. Wir sind die Trems, Trems, Trems von der Pfalz. Uns steht das Wasser immer bis zum Hals. Wir schaffen nix, nix, nix wird gedacht. Ich mach nix abgesungen. Das Sparen und Schaffen, das Zusammenraffen bringt doch nur böses Blut. Mit viel guter Laune, man höre und staune, geht es doch noch mal so gut. Wir müssen verduften, wenn andere schuften, auf uns wartet immer ein Glas Wein. Mit Lachen und Singen die Zeit zu verbringen, was kann denn noch schöner sein?